Erster dies ist ein Lied für den Musikmeister von den Korachiten. Zweiter Herr, dein Haus ist sehr schön. Ich bin gerne dort. Dritter, ich wünsche mir sehr, bei Gott zu sein. Mein ganzer Körper freut sich über den lebendigen Gott. Vierter, Vögel finden ein Haus bei dir. Schwalben bauen Nester für ihre Jungen an deinen Altären. Du bist mein König und mein Gott. Fünfte, Menschen sind glücklich, wenn sie in deinem Haus wohnen. Sie loben dich immer wieder. Sechster, glücklich ist der Mensch, der seine Kraft von dir bekommt. Diese Menschen wandern gerne zu dir. Siebter, wenn sie durch ein trockenes Tal gehen, finden sie dort Wasser. Der Regen macht das Land gut. Achter, sie werden auf ihrem Weg immer stärker. Am Ende sehen sie Gott auf dem Berg Zion. Neunter Herr, Gott über alles, höre mein Gebet. Gott von Jakob, bitte höre mir zu. Zehnter Gott, du beschützt uns wie ein Schild. Sieh dir den König an, den du gewählt hast. Elfter, ein Tag in deinem Haus ist besser als 1000 Tage woanders. Ich stehe lieber an deiner Tür, als bei bösen Menschen zu wohnen. Zwölfter, Gott ist wie die Sonne und ein Schild. Er schenkt uns Liebe und Ehre. Er gibt gute Dinge an Menschen, die das Richtige tun. Dreizehnter Herr über alles, glücklich ist der Mensch, der dir vertraut.